September bis August. Dran Gummistiefel wir mit Frust. Um durch zu warten, durch den Schlamm, durch den Schlamm, durch den Schlamm, durch den Schlamm. Durch den Schlamm, durch den Schlamm, ein Tropfen nach dem anderen. Fühl kalt dich über'n Rücken rennen. Wir warten weiter durch den Schlamm, durch den Schlamm, durch den Schlamm, durch den Schlamm. Durch den Schlamm, durch den Schlamm. Wir wollen doch nur grau mit dazu, Liebe mit Regenpandern. Stellen unterwegs wir die Scheibenwische an, um heim nach Paris zu fahren. Es wird sich doch nichts ändern hier, den Regenschirm behalten wir und finden hier nur durch den Schlamm, durch den Schlamm, durch den Schlamm, durch den Schlamm, durch den Schlamm, durch den Schlamm. Ein schaurig Wetter früh bis spät, zum Glück hast du dein Regenkleid. Doch das verhindert nicht den Schlamm, nicht den Schlamm, nicht den Schlamm, nicht den Schlamm. Nicht den Schlamm, nicht den Schlamm, muss es ja mit mir hierher flüchten, zu spielen den Liebhaber schüchtern. Und mit mir warten durch den Schlamm, durch den Schlamm, durch den Schlamm, durch den Schlamm. Durch den Schlamm, durch den Schlamm. Wir wollen doch nur grau mit dazu, Liebe mit Regenpan. Dann stellen unterwegs wir die Scheibenwische an, um heim nach Paris zu fahren. Im nächsten Jahr werden wir gehen, dorthin nur wo das Wetter schön. Und wir vergessen diesen Schlamm, diesen Schlamm, diesen Schlamm, diesen Schlamm. Diesen Schlamm, diesen Schlamm. Diesen Schlamm, diesen Schlamm, diesen Schlamm. Diesen Schlamm, diesen Schlamm. Diesen Schlamm, diesen Schlamm, diesen Schlamm. Diesen Schlamm, diesen Schlamm.